In der Regel bewerben sich zukünftige Insolvenzverwalter. Das sind in der Regel Experten aus dem Bereich Rechtswissenschaften, aber auch Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater beim Gericht. Dort entscheidet allerdings allein der Richter, wer die vorläufige Insolvenzverwaltung erhält. Kann der von einer Insolvenz bedrohte Unternehmer denn vielleicht auch einen Vorschlag machen, wen er als Insolvenzverwalter haben möchte? Er kann das zwar machen, aber das dürfte häufig gerade dazu führen, dass der Richter gerade diese Person nicht beauftragt, weil er sie dann für befangen hält. Nach welchen Kriterien wird denn der Insolvenzverwalter ausgesucht? Gibt es da einen einheitlichen Kriterienkatalog oder ist das in Bayern anders als zum Beispiel in Schleswig-Holstein? Es gibt keinen einheitlichen Katalog an Kriterien. Der Insolvenzverwalter muss lediglich geeignet sein, er muss befähigt sein, aber ob er Sanierungserfahrung haben muss, das ist nicht wesentlich. Der Richter kann das nach freiem Gutdünken entscheiden. Sie haben es gerade angesprochen, sanieren oder zerschlagen. Wer entscheidet eigentlich, wie es mit dem Betrieb weitergeht? Macht das der Insolvenzrichter oder kann das der vorläufige Verwalter schon entscheiden? Die Entscheidung fällt eigentlich im Eröffnungsstadium dem vorläufigen Insolvenzverwalter zu. Dieser muss de facto Entscheidungen treffen, ob er das Unternehmen fortführt. Also er muss den Lieferanten versichern, dass er das Unternehmen fortführen will. Er muss den Kunden versichern, dass er fortführt. Das ist insofern der wichtigste Zeitpunkt, wo die wichtigen Signale in die Umwelt gesendet werden müssen. De facto entscheidet eigentlich die Gläubigerversammlung, die erste Gläubigerversammlung, darüber, was mit dem Unternehmen passiert. Das ist aber erst in der Regel 2 bis 3 Monate nach dem Antrag und damit eigentlich zu spät. Der vorläufige Insolvenzverwalter hat quasi die eigentliche Entscheidungsmacht. Das heißt also, der Insolvenzverwalter kann in den ersten 3 Monaten alleine bestimmen, ohne sich rechtfertigen zu müssen, wie es mit dem Unternehmen weitergeht. Das ist de facto so, ja. Gibt es denn da gegenläufige Tendenzen, dass die Gläubiger sagen, also halt, nein, Insolvenzverwalter, wir wollen da etwas Näheres wissen, wie es da weitergeht? Ganz selten. Die Gläubiger erscheinen meistens nicht mal zur ersten Gläubigerversammlung. Die Gläubigerversammlungen sind in der Regel durch Desinteresse, also Fernbleiben der Gläubiger, geprägt. Das spricht ja nicht alles gerade für eine Sanierung eines Unternehmens, sondern eher für die Liquidierung oder für die übertragene Sanierung. Das stimmt. Also niemand kontrolliert im Endeffekt, wie das Unternehmen im Endeffekt verwertet wird. Wenn nicht saniert wird, dann überprüft das auch niemand. Es wird eigentlich nicht mal geprüft, ob überhaupt die Sanierung überhaupt erwogen wird. Ja, aber der Insolvenzverwalter oder der vorläufige Insolvenzverwalter muss doch dem Insolvenzrichter einen Bericht abgeben. Im Bericht, der quasi im Eröffnungsstadium erstellt wird, muss er zwar dazu Stellung nehmen, ob eine Fortführung möglich wäre, aber das erfolgt in der Regel mit ein, zwei Sätzen. Das wird, glaube ich, auch nicht wesentlich durch den Richter überprüft. Der kann das auch gar nicht, weil er ja gar nicht so einen tiefen Einblick in die wirtschaftlichen Verhältnisse des Unternehmens oder in die Branchenzyklen hat. Also das ist von Seiten des Gerichts sehr schwer herzustellen, solch eine Kontrolle. Das Institut für Mittelstandsforschung in Bonn untersucht ja auch im Prinzip, wie die Insolvenzverwalter sich verhalten in der Insolvenz, was sie machen. Wie ausgeprägt ist denn die Bereitschaft, ein Unternehmen zu sanieren? Also man kann schon feststellen, wenn noch viel Masse, also viel Vermögen und Sanierungsfähigkeit im Unternehmen vorhanden ist, dann werden die Insolvenzverwalter in der Regel versuchen, das Unternehmen zu retten, sei es eben über eine übertragende Sanierung, eher selten durch ein Insolvenzplanverfahren. Es gibt auch Anreize dazu in der Vergütung der Insolvenzverwalter, die nämlich höher ausfallen kann, wenn die Unternehmen fortgeführt werden. Allerdings, die Gläubiger kontrollieren eben, wie gesagt, sehr selten, ob das wirklich ausreichend geprüft wird. Nochmal die Frage, wie qualifiziert und wie gut sind die Insolvenzverwalter, die sich derzeit um ein Mandat bemühen? Haben Sie dann Ihre Erkenntnisse darüber? Leider muss man feststellen, dass wahrscheinlich nur 10 bis 20% der Insolvenzverwalter überhaupt Sanierungserfahrung haben. Insbesondere Planerfahrung haben nur sehr wenige Insolvenzverwalter. Also insofern muss man auch schon kritisch bemerken, dass die Insolvenzverwalter heute nicht ausreichend qualifiziert sind.